Freunde, stell dir vor, ich habe noch einen anderen Grund, warum wir vergeben müssen. Und hier ist mein nächster Grund. Der nächste Grund sollte auch eigentlich Grund genug sein, dass wir alle vergeben, wenn wir etwas Hausverstand oder wenn wir mit etwas Hausverstand leben würden. Unserem Daniel hier in Brasilien, der Direktor ist unserer Schule des prophetischen Übernatürlichen, wir sind ständig am Reden darüber. Ich sage zu Daniel immer, halb scherzhaft, halb ernst, schreib doch endlich ein Buch, nämlich Der Christ und der gesunde Hausverstand. So viele Dinge würden wir anders tun, wenn wir nur ein bisschen unseren gesunden Hausverstand verwenden würden, den der Herr uns ja geschenkt hat. So viele Dinge sind eigentlich so logisch, so simpel, so einfach. Und auch hier, ein gesunder Hausverstand wird uns sagen, dass der nächste Punkt ein Punkt ist, der unbedingt zu beachten ist und aufgrund dessen wir unbedingt vergeben müssen. Und zwar, das ist jetzt der Grund, warum wir vergeben müssen, ist, Unvergebung gibt dem Teufel einen Vorteil. Ich schreibe es hier etwas anderen Worten auf. Ich schreibe so auf, gib dem Teufel keinen Vorteil, okay? Gib dem Teufel keinen Vorteil. Vorteil. Hör zu, mein lieber Freund. Dazu schreibe ich dir eine Bibelstelle auf. Eine Bibelstelle, die von vielen immer wieder aus dem Zusammenhang zitiert wird. Zumindest ein Teil dieser Bibelstelle wird rausgenommen, wird zitiert und dann wissen wir oft gar nicht, worum es geht. 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 10 bis Vers 11. 2. Korinther 2, Vers 10 und 11. Okay? Im 2. Korinther 2, Vers 11, da sagt die Bibel, dass uns die Absichten des Teufels nicht unbewusst sind. Und weißt du, und da spricht es davon, dass Satan, der Widersacher unserer Seele, der Feind unserer Seele, der dich hier hasst mehr als irgendjemand auf dieser Erde, wenn du denkst, Menschen hassen dich, dann müsstest du mal erkennen, wie sehr der Teufel dich hasst. Der Teufel mag dich nicht. Stell dir mal vor, ich gebe dir mal eine simple Erklärung, warum der Teufel dich so sehr hasst. Der Teufel wurde vom Himmel geworfen von Gott, weil er gegen Gott rebelliert hat. Und kam auf diese Erde und der Teufel, der kann Gott nichts anhaben. Wir müssen aufhören mit dieser Theologie, dass der Teufel ist das Gegenteil Gottes. Gott hat kein Gegenteil. Gott ist ein ewiges Wesen, der Teufel ist ein geschaffenes Wesen von Gott. Das heißt, dieses Gegenteil von Gott gibt es nicht. Wenn der Teufel ein Gegenteil, ein Gegenüber hätte, dann vielleicht könnte es der Erzengel Michael sein, aber auf keinen Fall Gott. Jetzt kann der Teufel Gott nichts anhaben. Er hasst Gott aber abgrundtief. Wenn du jemand abgrundtief hassen würdest, was ich hoffe, das nicht der Fall ist, aber nehmen wir mal an, du würdest jemand abgrundtief hassen, kannst aber diese Person nichts anhaben. Absolut nichts. Was wäre das Nächste, was du tun könntest, um diese Person wahrhaftig weh zu tun? Das Nächste, was du tun könntest, wäre, dass du der Person, die am meisten geliebt wird von der Person, die du hast, etwas antust. Und genauso ist es auch mit dem Teufel. Der Teufel kann Gott nichts antun. Also was gibt es für den Teufel? Eine größere Genugtuung als Menschen, die Gott so sehr liebt, dass er sogar seinen eigenen Sohn für sie gegeben hat, ihnen etwas anzutun. Und darum, der Teufel hat nur Böses im Plan für dich. Ach Reinhard, red doch nicht vom Teufel. Du sagst immer, der Teufel ist besiegt. Er hat keine Autorität. Am Kreuz hat Christus ihn völlig besiegt. Das stimmt. Der Teufel wurde am Kreuz besiegt. Der Teufel hat keine Autorität über dein Leben, aber er sucht ständig nach Gelegenheiten. Es ist ein großer Unterschied, ob der Teufel eine rechtmäßige Autorität hat, ob der Teufel dir etwas antun kann, weil er dazu das legale Recht hat, oder ob er ständig nach Gelegenheiten sucht, die nur du ihm geben kannst. Du bist die einzige Person, die dem Teufel Gelegenheit geben kann. Ich mag das Wort gar nicht, dass wir dem Teufel ein Anrecht geben. Der Teufel kann von niemandem ein Anrecht bekommen. Auch nicht von dir, mein Freund. Wie soll er ein Anrecht kommen? Ein Anrecht bedeutet ein legales Recht. Wenn Gott ihm nie dieses legale Recht gegeben hat, denkst du, dass du größer bist als Gott, der jetzt dem Teufel ein legales Recht zusprechen kann? Das kannst du nicht. Das steht dir gar nicht zu. Aber Gelegenheiten kannst du ihm geben. In dem Augenblick, wo wir nicht gewisse Prinzipien der Bibel lernen, geben wir einen, der uns hasst, einen besiegten Feind, Gelegenheiten, um einen Vorteil über uns zu haben. Schau zu, der Teufel hat nur einen Nachteil, wenn er dich sieht. Du und der Teufel ist eine klare Sache. Du bist der Sieger, er ist der Verlierer. Du und der Teufel ist eine klare Sache. Christus in mir, er ist der Verlierer. Also weil es eine klare Sache ist, weil es festgeschrieben ist, in dieser Welt werdet ihr Trübsale haben, hat unser Jesus gesagt, aber seid getrost. Hab keine Angst, ich habe diese Welt bereits überwunden. Also ist eine klipp und klare Sache. Ich bin im Vorteil, er ist im Nachteil. Was wird ein cleverer Teufel tun? Er wird versuchen, er wird alles daran setzen, sich irgendwo einen Vorteil herauszuschinden, damit er dich dran kriegen kann. Und genau das sagt uns dieser Vers. Und weißt du, was die Bibel sagt? Die Bibel sagt in diesem Vers, diese zwei Verse, die lese ich euch jetzt vor. Da sagt die Bibel, wenn wir nicht vergeben, dann geben wir dem Teufel einen Vorteil. Und hier, wenn der Hausverstand ein bisschen einsetzt, werde ich, wenn ich all die anderen Gründe bis jetzt nicht ernst nehmen will, dieser Grund muss ja eigentlich genug sein, dass jeder Christ sagt, nie in meinem Leben werde ich mit Unvergebung leben. Denn der logische Hausverstand sagt, um Himmels Willen, dem Bösen einen Vorteil, ich ihm den geben, das ist absurd. Und jetzt lesen wir diese zwei wunderbaren Verse an. Sind wirklich wunderbar, weil die geben uns ja die Einsicht, die Erkenntnis, wie wir gut leben können. Wenn ihr aber etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn wenn ich auch jemand etwas vergebe, so vergebe ich es um euretwillen vor dem Angesicht des Christus. Und jetzt kommt das Wort damit. Damit verbindet das, was jetzt gesagt wurde, mit dem, was jetzt kommt. Also Paulus sagt, vergebt, auch ich vergebe. Warum vergeben wir? Damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden, denn seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Das Wort Absichten hier im Original Griechischen, ich habe sie angeschaut, das bedeutet böse Absichten, einen bösen Zweck. Das heißt, die Bibel sagt uns hier klipp und klar, der Teufel hat einen bösen Zweck. Er hat böse Absichten in deinem Leben. Kann er die bösen Absichten ausführen? Nein und nein und nein und nein. Kann er nicht. Warum nicht? Weil er ein Nachteil ist, er ist besiegt und du im Vorteil bist, du bist bewaffnet. Wie kann ein bewaffneter Mann oder eine bewaffnete Frau, wie du und ich, Angst haben vor einem Teufel, der unbewaffnet ist und keinen Sieg hat? Die einzige Art und Weise, wie er irgendwas tun kann, ist, wenn du dich selbst entscheidest, ihm einen Vorteil zu geben. Mit anderen Worten, du sagst, hör zu, lieber Teufel, ich weiß, du hast böse Absichten und ich werde dir jetzt dabei helfen, einen Vorteil zu haben, mir gegenüber, wie du diese bösen Absichten auch ausführen kannst. Ich helfe dir dabei. Wirklich? Wie? Indem du nicht vergibst. Paulus sagt klipp und klar, ich vergebe auch, wo ihr vergibt, damit er keinen Vorteil erlangt. Das heißt, wenn wir nicht vergeben, dann sind wir diejenigen, die ihm einen Vorteil geben. Schau mal diesen wunderbaren Vers an in Epheser Kapitel 4, Vers 26 und Vers 27. Epheser 4, Vers 26, 27. Ich liebe den Epheser sowieso. Der Epheser ist für mich ein genialer Brief. Aber diese zwei Verse, die haben etwas ganz Interessantes an sich, wo es auch davon spricht, von wie wir leben, ob wir vergeben und was es damit dem Teufel für einen Vorteil ergibt. Epheser 4, Vers 26 und 27. Zürnet ihr, so sündigt nicht. Die Sonne geht nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Das ist im Griechischen faszinierend geschrieben. Ich habe mir das angeschaut in der griechischen Grammatik. Hat mich wirklich fasziniert. Und zwar, zuerst mal, zürnigt ihr, so sündige nicht. Und dann sagt die Bibel, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Hör zu, mein lieber Freund. Zweimal haben wir das Wort zürnen oder Zorn. Und beide Wörter sind im Griechischen andere Worte. Im Griechischen ist es nicht dasselbe Wort. Das erste Wort ist geschrieben erstens mal in der passiven Grammatik. Und das erste ist ein Gefühl des Zorns, das in uns hochsteigt. Also, niemand kann es verhindern, dass wenn wir ungerecht behandelt werden, dass wenn uns Dinge angetan werden, die Leute uns antun, die falsch sind, dass wenn wir missbraucht werden, wenn wir überfordert werden, wenn andere uns bestehlen und belügen und verleumden, dass wir dieses Gefühl des Zorns haben, das da hochkommt in uns. Das ist keine Sünde. Die Bibel sagt sogar, zürnet, so sündiget nicht. Das heißt, wenn das Gefühl des Zornes in mir hochkommt, ist das noch keine Sünde. Es ist ein normales Gefühl, es ist etwas ganz Normales, das in mir hochkommt, wenn ich falsch behandelt werde oder wenn an mir gesündigt wird. Aber schau, welche klipp und klare Anweisung der Apostel Paulus gibt. Wenn ihr zündigt, so sündiget ihr nicht. Das Wort sündigen jetzt ist geschrieben in der aktiven Stimme, in der Grammatik, also in der aktiven und als Befehl, in der Befehlsform. Der Apostel Paulus sagt, wenn dieses Gefühl des Zornes in dir hochkommt, dann darfst du nicht sündigen. Wie kommen wir zur Sünde? Wie verwandelt sich mein Zorngefühl in Sünde? Schau, was er sagt. Lass die Sonne nicht untergehen unter deinem Zorn. Und dieses zweite Wort für Zorn ist eine verstärkte Form vom ersten Wort zürnen. Das heißt, in dem Augenblick, nehmen wir mal an, du bestiehlst mich, nehmen wir mal an, du belügst mich, nehmen wir mal an, du verleumdest mich, nehmen wir mal an, du redest mich schlecht, egal was dir gerade geschieht, was immer dir irgendjemand angetan hat. Ich habe diese Woche habe ich entdeckt, dass mir jemand, dem ich 100% vertraut habe, absolut vertraut, also wirklich, wirklich, wirklich, wirklich, wirklich vertraut, dass mich diese Person so, aber so hintergangen und betrogen hat, dass es war ein tiefer Schmerz. Es war wie ein Stich in mein eigenes Herz, wo ich mir gedacht habe, blind vertraut, so vertraut, eine Person, die ich seit Jahrzehnten kenne. Und plötzlich ist mich diese Person so hintergangen. Das war das Gefühl des Zorns. In diesem Augenblick habe ich genau erlebt, was Epheser hier sagt. Zürnet, so sündig es nicht. Diese Gefühle kamen hoch, die waren da, die wollten mich überwältigen. Du hast vertraut, du hast gegeben, du warst großzügig und jetzt geschieht dir das. Diese Gefühle kamen hoch, das war nicht Sünde. Und in diesem Augenblick musste ich, Reinhard, diese Woche die Entscheidung zu treffen. Jetzt kann ich sündigen oder jetzt kann ich nicht sündigen. Schau, was die Bibel sagt. Sündige nicht, lasse die Sonne nicht untergehen über den Zorn. Und dieses Wort Zorn ist eine gesteigerte Form dieses ersten Gefühles des Zornes. Was geschieht? Wenn ich vergebe, dann geht die Sonne nicht mehr unter meinem Zorn. Dann habe ich das losgelassen. Dann habe ich die Schuld losgelassen. Ob ich jetzt diese Person noch vertraue oder nicht, ist eine andere Sache. Da haben wir viele Leute, die haben dann so Angst. Um Himmels Willen, wenn ich vergebe, dann muss ich dem ständig vertrauen, der mich ständig misshandelt. Nein, das sind zwei verschiedene Sachen. Wenn du das Vertrauen brichst, musst du dir das Vertrauen wiederum verdienen. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Aber die Frage ist, steht diese Person jetzt noch in meiner Schuld? Werde ich versuchen, mir Recht zu verschaffen? Werde ich versuchen, den anzuklagen? Werde ich versuchen, selbst jetzt Revanche oder mich zu revanchieren? Werde ich versuchen, allen anderen Leuten davon erzählen? Werde ich versuchen, ihn anzuschwärzen, indem ich allen Leuten sage, was er getan hat? Oder werde ich sagen, ich erlaube nicht, dass dieser Tag sich neigt, ohne dass ich diese Sache dem Herrn hingegeben habe loslassen, diese Schuld wegschicken. Denn wenn ich das nicht tue, dann kommt diese gesteigerte Form von Zorn, der jetzt anfängt, mich zu verzehren, weil ich nicht vergeben habe. Weil die Sonne untergegangen ist und ich immer noch diesen Groll, diesen Zorn in mir mithege. Und schau, was das nächste, das wirklich das nächste Wort ist. Und gebt keinem Raum den Teufel. Auch hier sehen wir, wie die Unvergebenheit gibt dem Teufel den Vorteil. Es gibt ihm kein legales Recht, aber es bringt mich in einen Herzenszustand, wo ich für seine Lügen offen bin, wo ich für Verführung offen bin. Es bringt mich in einen Herzenszustand, wo ich die Stimme Gottes nicht mehr gar hören kann, weil mein Herz völlig chaotisch ist. Und da ist es sehr leicht, seinen Lügen auf den Leim zu gehen. Ich werde abschließen mit etwas, was ich bei meiner Hochzeit erlebt habe. Da war ein Mann Gottes, den ich ganz außergewöhnlich geschätzt habe. Der war wie ein väterlicher Typ für mich, war Neuseeländer. Und er kam zu Debbie und meiner Hochzeit im Jahr 86 nach Österreich. Und wir saßen da beim Tisch bei der Tafel. Da saßen meine Eltern, da saßen der Hochzeitsprediger und seine liebe Frau und Debbie und ich. Und dieser Mann kam hin auf diese Tafel, er lehnte sich so auf die Tafel, er schaute mir in die Augen, er hielt seinen Finger in meine Nase und sagte, Mann, also Sohn, er sagte, lass niemals die Sonne unter deinem Zorn untergehen in deiner Ehe. Hörst du mich? Und drehte sich weg und ging weg. Mich packte das, mich kriegt das so richtig. Und ich habe gesagt, okay, wenn ich Zorngefühl habe, weil Streit in unserer Ehe war, ich werde die Sonne nicht untergehen lassen, dadurch verstärkt sich der Zorn, dadurch wird es ein verstärkter Zorn in meinem eigenen Herzen, ich halte den fest, ich lasse den nicht los, ich vergebe nicht und dann gebe ich Platz für den Teufel. So viele von uns, die sind den Lügen und der Verführung des Teufels auf den Leim gegangen, weil unser Herz so durcheinander ist, dass wir nicht mehr unterscheiden können, was sagt mein Herz, was sagt Gott, was sagt der Teufel, weil wir nicht vergeben haben. Meine lieben Freunde, lasst uns vergeben. Beim nächsten Mal machen wir weiter, wie wir das genau machen. Tschüss und wir sehen uns bald. Nicht danach handle, und das ist meine persönliche Meinung. In dem Augenblick, wo ich sage, ich erkenne das als Wahrheit an, handle aber nicht danach. Entweder bin ich ein Heuchler, der etwas erkannt hat, aber nicht danach lebt, oder ich habe es nicht wirklich erkannt. Hallo, hallo, meine lieben Freunde. Wenn ihr diesen YouTube-Video genossen habt, wenn ihr diese Lehre genossen habt und gesegnet worden seid, und immer wieder kommen Fragen in uns rein, das war so für uns segensreich, wir haben so viel gelernt. Aber wo gibt es noch andere Sachen? Wo können wir mehr erfahren? Und ganz simpel, wir haben alle Sachen zusammengestellt. Wir haben einen Mentoring, eine Gemeinschaft ohne Begrenzungen, wo wir jede Woche 30-minütigen speziellen Lehre aufgenommen haben, nur für diese Mentoring-Gruppe, wo einmal im Monat eine Live-Mentoring ist über Zoom, wo man auch interagieren und fragen kann. Brasilien Kids Care, ein wunderbarer Verein, den der Herr uns geschenkt hat, wo wir Waisenhäuser bauen und Kinderheime hier in Brasilien. Eine Schule des prophetischen Übernatürlichen auf Deutsch, ähnlich auch in Europa. Unzählige Bücher, die der Herr mir geschenkt hat und die auch auf Deutsch erhältlich sind und so viele andere Dinge. Wenn ihr wissen wollt, was es noch alles von uns für euch gibt, einfach diesen Link klicken und dort kommt ihr direkt hin zu der Seite, wo ihr einfach alle Informationen habt, was wir alles noch auf Deutsch zur Verfügung haben für euch. Ganz herzlichen Dank. Unser größtes Anliegen ist es, die Güte Gottes auf der ganzen Welt zu verbreiten und ein Segen zu sein für so viele Menschen. Herzlichen Dank.